Als sie in Nürnberg saßen, die Großen zu Gericht, fragten in Dresden die Mütter, ruft man uns denn nicht? Aus den Kellern wollen wir kriechen und starren in neue Gesicht, wir der Rest der Mütter von Dresden, die anderen leben ja nicht, sie wurden erlegt und die Toten reden ja nicht. Aber wir, die wir in den Kellern noch schleichen, ruft man uns denn nicht, Unmenschliches zu ahnen. So sagt ihr, sei eure Pflicht, da sind wir bessere Zeugen, findet ihr wohl nicht. Sie schwebten hoch, die Geschwader, und lösten ihre Bomben dicht, 3 Tage lang ungefährdet, und kamen Schicht um Schicht. Kinder mit Spielzeug in den Händen, ihr saht sie ja nicht, zerstückelt wie auf der Fleischerbahn und immer noch bombendicht. Das berstende Höllenfeuer, euch brannte es ja nicht. Starten in unserer Kinder verkohltes Angesicht, habt ihr gewiegt in den Armen, den kleinen Leib ihr nicht. In unseren Fingern zerfiel er, den wir geboren ins Licht. Stück nach den Knochen, seht, wie er bricht. Zähne nur blinkten noch weiß, ach so grausam, schlachtet man Kälber nicht. Zu Nürnberg, ihr Großen, nun sitzt ihr zu Gericht, ruft ihr die Mütter von Dresden, ruft ihr sie denn nicht?